Kilian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Dienstagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Heute wie immer dienstags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Frank. Und der Frank ist 37. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Frank, um was geht's bei dir? Ja, es geht um meinen Beruf. Ich bin Lokführer. Ah. Und ja, wir werden ja die nächsten Tage mal ein paar richtig heiße Tage haben. Allerdings, ja. Und das soll auch mein Thema sein heute Nacht. Ja, also du bist Lokführer. Bist du in dieser Gewerkschaft GDL? Nein, mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Wie stehst du denn zu diesem geplanten Megastreik, der uns da vor der Tür steht? Also ich finde das wirklich mittlerweile absolut nicht mehr in Ordnung, was der Herr Weselski da macht. Das ist der Chef von dieser Gewerkschaft, genau, den man immer wieder von GDL, genau. Genau, und wie gesagt, ich kann mich damit absolut nicht mehr identifizieren. Nach den letzten Angeboten, die die Bahn gemacht hatte, die fand ich wirklich eigentlich ganz in Ordnung. Und warum dann jetzt wirklich immer noch dann da vergangenen Sonntag dann wirklich die Verhandlungsplätze verlassen wurden und sich dann da wirklich noch wieder ein Streik zugewendet wird, das ist für mich absolut unverständlich. Ja, vielleicht erklärst du es uns. Wir kriegen so viele Nachrichten zu diesem Thema und irgendwie blickt keiner mehr richtig durch. Da gibt es zwei Gewerkschaften, da gibt es unterschiedliche Forderungen und unterschiedlich sind die Lokführer organisiert. Fangen wir mal an mit den Forderungen der GDL, also der Gewerkschaft, die jetzt diesen Streik auch anzetteln will. Was fordert die GDL für die Lokführer? Zum einen mehr Gehalt. Ja, wie viel mehr? Wie viel da jetzt gefordert war, ich glaube, das waren 5% und die Bahn hat wohl auch ein Angebot vorgelegt mit 5% Gehaltserhöhung. Mhm. Und gleichzeitig sollte aber bei mehr Gehalt die wöchentliche Arbeitszeit runtergesetzt werden von 38,5 auf 36,5 Stunden Wochen. Mhm. Und allein das finde ich schon blödsinnig, weil wenn ich auf meinen Dienstplan gucke, ich habe eigentlich fast jede Woche mindestens 50 Stunden da draufstehen. Insofern wäre es vielleicht erstmal nicht schlecht, wenn man erstmal die 38,5 Stunden pro Woche versucht einzuhalten. Ah ja. Und die Bahn hat auch die 5% angeboten, die wiederum die GDL fordert. Genau. Ja. Und darüber hinaus auch noch sollten, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, auf jeden Fall bundesweit mehrere tausend Lokführer neu eingesetzt werden, damit halt die Überstunden dann mal in den Griff bekommen werden sollten. Und das fand ich schon mal wirklich sehr, sehr gut, das Angebot. Also das ist für mich absolut unverständlich, warum der Herr Weselski dann da nicht zugeschlagen hat. Genau, was ist denn deine Vermutung, warum die GDL da jetzt so einen Terz macht? Meiner Meinung nach geht es da wirklich nur darum, der Herr Weselski möchte wirklich die alleinige Macht über das gesamte Fahrpersonal haben, dass er wirklich dort allein diktieren kann. Also man muss das vielleicht erklären, es gibt noch eine andere Gewerkschaft, das ist die EVG, ne? Ja, genau. So, genau. Und nur mal so, damit wir uns was vorstellen können, wie viel Tausend sind bei der GDL und wie viel Tausend sind bei der anderen Gewerkschaft? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, die GDL ist speziell noch normalerweise für die Lokführer zuständig. Und die EDV, die macht den restlichen Fahrpersonal, wie zum Beispiel Zugführer, also sprich Schaffner oder halt die Bordgastronomie. Ja, und ich habe so richtig verstanden, dass die GDL, Herr Weselski, nun auch die Zugbegleiter und Rangierführer auch noch zu sich rüberziehen will. Ganz genau, ja. Ah. Er möchte da halt auch, wie gesagt, ja, nicht das Sagen haben. Man kann wirklich schon sagen, dass das eine Diktatur ist, die dann man da abzieht. Also ist es ein richtiger Machtkampf zwischen zwei Gewerkschaften? Ja. So kann man das sagen? Genau. Wann bist du ausgetreten aus der GDL? Ach, das ist mittlerweile schon mehrere Jahre her. Ach so. Das heißt, du hast beim letzten Streik auch nicht mitgemacht? Nein. Wie geht das denn überhaupt, wenn so viele streiken und man macht da nicht mit? Man meldet sich dann ganz normal zum Dienst und sofern es dann irgendwie möglich ist, wird man dann auch irgendwie eingesetzt und fährt dann halt auch. Ja. Nur wie gesagt, wenn die ganzen Bahnhöfe alle, die ganzen Gleise alles zugestellt sind mit Zügen, dann kann man leider auch nichts mehr machen. Ach so, das heißt, die Kollegen von der GDL stellen bewusst die Bahnhöfe zu, damit die Arbeitswilligen da gar nicht erst reinfahren können? Ob das jetzt bewusst ist, möchte ich noch nicht mal sagen. Aber wie gesagt, normalerweise ist das dann immer so, dass dann wirklich zumindest die ganzen Hauptbahnhöfe, dass die dann wirklich auch zugestellt sind mit den Zügen, dass man da wirklich erst gar keine Möglichkeit hat, rein oder rauszufahren. Die meisten Lokführer sind ja, das haben wir gerade gesagt, bei der GDL organisiert. Ja. Wie begegnen dir die Kollegen, der du nicht dort organisiert bist und wenn du dann arbeiten willst? Wie begegnen sie dir? Mittlerweile werden es wohl anscheinend immer mehr Leute, die sich von der Ansichtsweise des Herrn Weselski distanzieren. Ah, also auch aus Kreisen der GDL-Lokführer. Ja, da hört man wirklich immer, werden die Widerrufe immer lauter. Was passiert eigentlich mit den Leuten, die in der GDL sind, mit den Lokführern und die sich dann nicht dem Streik anschließen? Was passiert mit denen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie ist deine Prognose? Wie werden jetzt die nächsten Tage, also dieser, was soll es sein, 92 Stunden Streik? Ja, also ab 15 Uhr heute soll es erstmal im Güterverkehr losgehen und dann am Donnerstagmorgen um 2 Uhr soll dann halt auch der Personenverkehr bestreikt werden. Das klingt so für mich als Laie, als wäre das die absolute Katastrophe fürs Land, dass überall nur Chaos herrscht. Wie schätzt du es ein? Ja, da gehe ich auch mal schwer von aus, dass das so sein wird. Also wenn man allein schon, wenn ich das immer manchmal morgens oder abends im Berufsverkehr sehe, wie viele Tausende von Menschen wir da jedes Mal hier rein und rausbringen aus der Stadt. Ja. Und wenn das jetzt wirklich dann, wie gesagt, ab Donnerstagmorgen für mehrere Tage alles wegfällt, also die armen Fahrgäste eigentlich nur, die bezahlen ja wirklich nicht gerade wenig Geld für die Leistung. Natürlich. Und die Fahrgäste, halt auch, ja, Entschuldigung. Ich sage, die Fahrgäste sind ja mittlerweile auch, wenn man das so im Fernsehen hört, bei Umfragen ziemlich genervt und haben auch kein Verständnis dafür. Ja, teilweise kann ich es nachvollziehen, weil wie gesagt, die bezahlen wirklich teures Geld für ihre Leistungen. Mhm. Aber andererseits, was ich auch immer wieder in den Medien zu lesen bekomme, von wegen die Lokführer streiken, das ist wirklich, das stört mich so dermaßen. Die Lokführer, da sind wirklich mittlerweile einige für, die halt wirklich gar nicht streiken wollen. Mhm. Das ist die GDL, die da wirklich da ihre Diktatur da auffährt. Aber das hat wirklich teilweise wenig mit uns Lokführern dann zu tun. Also du gehst schon davon aus, dass es zu massiven Einschränkungen kommen wird? Auf jeden Fall, ja. Bisher war es, glaube ich, immer so, dass nicht ganz ein Drittel der Züge trotzdem noch gefahren sind. Ich denke mal, so wird es auch diesmal wieder laufen. Also ja. Ein bisschen was wird schon noch tun, aber größtenteils wird es wirklich zum Erliegen kommen. Wenn du sagst, dass Herr Weselski sogar innerhalb der GDL mittlerweile umstritten ist, dass auch Lokführer, die in der GDL sind, sagen, irgendwie ist es jetzt überreizt. Wie erklärst du dir, dass dieser Mann sich so im Sattel hält und doch so eine Macht ausüben kann? Das weiß ich nicht. Das ist mir schleierhaft. Keine Ahnung. Wie das überhaupt sein kann. Denn das Image geht ja ziemlich rapide jetzt den Bach runter von euch Lokführern durch diese Aktion. Ja, allerdings. Wie gesagt, auch allein schon nur durch den Unmut der Fahrgäste, was wir da manchmal wirklich zu hören und zu spüren bekommen. Mhm. Der ganze Hass der Fahrgäste, der geht wirklich direkt auf uns Lokführer. Mhm. Ja klar, und die unterscheiden nicht die Leute, ob du dazugehörst, ob du nicht dazugehörst und so weiter. Ja, man wird da einfach in einen Topf geschmissen und sagt der Lokführer, ist dann einfach schuld. Ja. Das finde ich, weiß Gott, nicht in Ordnung. Also, wir beobachten das Ganze und du wirst, soweit es möglich ist, fahren und arbeiten während der Streiktage. Und wir haben vorhin ja in der Redaktion gesprochen, wer weiß, wie das Ganze noch weiter eskaliert. Hältst du es für möglich, dass die GDL und Herr Weselski sogar Weihnachten oder kurz vor Weihnachten so eine Kampagne starten? Schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Ich dachte eigentlich schon nach dem vergangenen Streik und auch den Angeboten, die Bahner gemacht hat, jetzt müsste eigentlich Ende sein, dass jetzt schon wieder wirklich so ein Streikmarathon auf einmal daraus wird. Das hätte ich schon damals nicht für möglich behalten. Mhm. Wer weiß, was dann noch alles kommt. Ich fand's gestern, ich habe ihn gestern im Heute-Journal gesehen und da wurde er von dem Moderator, ich glaube, von Marietta Slomka gefragt, ob denn was dran sei an diesem Mega-Streik, der man hörte angeblich davon. Und da hat er sich so rausgeredet und gewunden und gemacht. Und letztendlich stand es für ihn gestern schon fest. Also es war ein sehr unredlicher Auftritt. Ja. Ja. Allgemein, was der überhaupt die Zitate von ihm in den Medien, von wegen im Auftrag unserer Mitglieder, das ist mittlerweile wohl bei weitem nicht mehr so. Ich glaube eher, der Herr Weselski versteckt da irgendwie was, irgendwas, was er da persönlich für sich selber durchboxen will. Mhm. Aber mit den Interessen der Mitglieder hat das mittlerweile, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu tun. Mhm. Lieber Frank, ich danke dir für den Einblick, denn ich glaube, vielen Leuten geht es so, dass man im Moment immerzu die Nachrichten hört und das irgendwie gar nicht mehr richtig blickt, wer da gegen wen und was für Interessen da zusammenkommen. Du hast uns etwas aufgeklärt, dafür danke ich dir sehr herzlich. Und vielleicht meldet sich auch der ein oder andere Bahngast heute Abend auch noch in der Sendung oder vielleicht sogar jemand, der in der GDL ist und diesen Streik auch gut findet. Wir können gucken und wir sind gespannt. Dir auf jeden Fall vielen Dank, Frank. Darf ich noch eins kurz sagen? Sehr gerne. Ein Wort an die ganzen Fahrgäste. Bitte hackt nicht immer auf den Lokführern rum. Zumindest jetzt in dem Fall. Wir können wirklich nichts dafür. Zumindest nicht alle. Nee, nicht alle. Okay. Nicht alle über einen Kamm scheren. Wir versuchen es. Ich versuche zumindest für meinen Teil das Möglichste da rauszuholen. Aber ja. Na, mal schauen, wie es denn passiert dann. Gut. Vielen Dank, Frank, und alles Gute wünsche ich dir. Auch so. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Robert. Robert ist 66. Guten Morgen. Moin, Domian. Hallo, ja. Robert. Hier ist der Robert, richtig. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich also leichte Probleme habe mit dem Leben als solches und mit meiner Frau, die jetzt erkrankt ist, ganz speziell. Wir wohnen zwar nicht mehr zusammen und ich weiß nicht, ob sie halt alles für ernst nehmen, wenn ich hier meine Unterstützung biete. Und ich komme auch so nicht da dran, weil... Also Moment mal, langsam, ihr wohnt nicht mehr zusammen? Nein, wir wohnen schon seit 4 Jahren nicht mehr zusammen im gleichen Haus, wohl in der gleichen Stadt. Also seid ihr quasi getrennt? Wieder hin getrennt, ja. Wieder getrennt. Der Grund der Trennung, der bin... Ganz eindeutig ich habe mich im Ausland daneben benommen. Und was heißt das? Ja, ich habe da so einige Damen kennengelernt und das ist an meine Frau herangetragen worden. Und daraufhin haben wir dann irgendwann mal, habe ich sie gebeten, sie soll sich hinsetzen und zuhören, was ich ihr zu sagen habe. Da fiel sie natürlich aus allen Wolken und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Bereust du das heute? Ja, natürlich bereue ich das. Aber man kann die Dinge ja nicht ungeschehen machen. Ja. Deine Frau ist krank? Ja, die ist jetzt erkrankt und heftig erkrankt. Was für eine Erkrankung hat sie? Man hat mir gesagt, sie hätte Krebs. Wie oft siehst du sie denn überhaupt noch? So gut wie gar nicht. Ach so. Optisch also gar nicht. In der letzten Woche habe ich wohl einmal mit ihr telefoniert, weil ich etwas von ihr wissen wollte. Mhm. Und darin habe ich festgestellt, dass sie so eine ganz komisch belegte Stimme hatte. Die war mir also so nicht bekannt. Da habe ich gefragt, was sie hat. Dann sagt sie, ja, sie hätte Krebs. Was denn für ein Krebs? Genau weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich ausstrahlend von der Leber her. Ja. Wie lange hattest du denn mit ihr dann auch nicht gesprochen gehabt? Bist du? Also wir haben, in diesem Jahr habe ich vielleicht 3-mal mit ihr gesprochen am Telefon. Mhm. Wie kommt denn das, dass ihr euch dann auch nicht besucht? Noch wegen der alten Wunden? Ja, selbstverständlich. Mhm. Die waren so tiefgreifend, also da hat sie mehr oder weniger doch behauptet, das hat keinen Sinn mehr, wir können nicht mehr zusammenleben. Habt ihr Kinder? Ich kann das ja, auf der einen Seite kann ich es ja auch verstehen. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, 3 Stück, aber die sind alle erwachsen, ist mal klar. Ne? Und zu wem gehören die Kinder? Also zu wem nicht gehören, entschuldige, also zu wem halten die Kinder? Ja, meine Größte, die wohnte eine Zeit lang nicht mehr in der gleichen Stadt und die ist weggezogen, ist aber angeblich wieder zurück. Ich habe sie weder gesehen noch mit ihr gesprochen. Die, okay, mit der Größten kein Kontakt. Und die anderen? Der Sohn wohnt auch in der gleichen Stadt wie ich, aber... er ist halt nicht der unheimliche, wie sag ich mal, der die Kontakte aufrechterhält. Also wenn man ihn anruft, dann antwortet er, aber sonst, er ruft mich nicht an oder er kommt nicht vorbei. Okay, und das dritte Kind? Mit diesem dritten Kind, da sind die Kontakte recht gut, sage ich mal so. Haben denn die anderen Kinder alle Kontakt mit der Mutter? Ja, selbstverständlich, die haben Kontakt. Das schon, ja. So, was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes, Robert? Der Grund ist der, ich wollte ihr klar machen, dass ich einige Dinge A bereue, beziehungsweise ihr meine Unterstützung zusichern in jedweder Beziehung, die ich ermöglichen kann. Mhm. Du weißt nicht, auch über deine Kinder nicht, wie vorangeschritten die Erkrankung schon ist. Nein, das weiß ich natürlich nicht. Und sie sind auch nicht medizinisch vorgebildet. Sie können also auch nur das sagen, was sie so hören. Na gut, da muss man nicht medizinisch vorgebildet zu sein, um vom Arzt Informationen zu kriegen und um zu verstehen. Ja, sie war, wie gesagt, 5 Wochen im Krankenhaus, da wusste ich gar nichts von. Mhm. Aber ich hatte so ein Nachts, so ein Erlebnis. Wir hatten mal, ich sag mal, telepathische Beziehung. Das ist mir mehrfach vorgekommen, wenn ich im Ausland war oder sonst wo, dass wir aneinander gedacht haben und dann, als wenn einen so ein Blitz durchzuckt, dann war das einfach so und dann haben wir miteinander gesprochen. Ja, an dem Tag habe ich an dich gedacht, oder ist was Besonderes passiert. Mhm. Also die Verbindung war schon recht eng. Mhm. Mittlerweile also ganz im Gegenteil. Ne? Wie ist denn die Stimmung zwischen euch, wenn ihr denn mal ab und zu telefoniert? Die ist nicht gereizt. Nein, nicht gereizt, sie ist eher neutral. Ja, ja. Hast du denn ihr bei dem letzten Telefonat das zum Beispiel angeboten, dass du... Ja, selbstverständlich. Ich habe auch weiterhin auch noch schriftlich das angeboten. Aber daraufhin kommt ja so keine Reaktion. Ne? Was hat sie denn am Telefon gesagt, wenn du sagst, ich würde dir gerne helfen? Sie hat das zur Kenntnis genommen und sagt, ja, ich möglicherweise melde ich mich. Nur irgendwie, das reicht mir nicht. Ich möchte ein bisschen mehr tun. Denn ich hasse meine Frau nicht, in gar keiner Weise. Ich hasse meine Familie in keiner Weise. Ich möchte noch mal gerne. Ich möchte sie also auch nicht so sehr bedrängen. Ja, verstehe. Denn ich war eine Zeit lang auch beim Psychologen und er wurde psychologisch behandelt. Die Trennung von mir oder unsere Trennung hat sie doch sehr mitgenommen. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, war sie psychologisch behandelt. Und ich habe mich hier auch in eine Behandlung begeben. Mhm. Weil einige Dinge kann man einfach nicht aushalten. Ja, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr verstehen, wie sehr du deine Frau verletzt hast. Mit wie vielen Frauen bist du im Ausland fremdgegangen? Also wenn ich dieses speziell Brasilien nenne, das waren circa 130. Oh, 130 Frauen, in welcher Zeitspanne? In 20 Monaten. In 20 Monaten? Ja. Über 100 Frauen, 120 Frauen? Waren das Prostituierte? Kann man nicht unbedingt sagen. Das waren ganz normale Frauen, die für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen, weil Brasilien ist ein Land, die Frauen bekommen keine Unterstützung des Staates, wenn die von ihren Männern sitzen gelassen werden. Und die Bezahlung der Frauen in Brasilien von irgendwelchen Unternehmen ist sehr, sehr schlecht. Und deswegen sind die zum Teil darauf angewiesen, eben anzuschaffen. Das heißt, du hast einigen auch was bezahlt? Ja, kann man so sagen, ja. Ich kann es jetzt gerade mal nicht so schnell ausrechnen. Da bist du auf eine ganz hohe Frequenz hergekommen, täglich, von Frauen. Einige haben mich ja auch länger begleitet. Und die anderen waren nun mal eben für die Nacht interessant. Du warst beruflich in Brasilien, sagst du? Ja, ich war beruflich in Brasilien. Und war das einzige Mal in... Wie lange wart ihr eigentlich verheiratet? Wir sind über 40 Jahre verheiratet. Jahre. 36 Jahre tatsächlich verheiratet gewesen. Okay. Wo Bett und Tisch nicht getrennt haben, also Bett und Tisch war ganz normal. Und danach jetzt sind 4 Jahre mittlerweile vergangen, dass wir... Warst du denn vor dieser heftigen Phase in Brasilien deiner Frau treu? Also sag mal ja. Also nein. Ist mal ein Ausrutscher gewesen, aber es war nur ein Ausrutscher. Aber der. Wie erklärst du dir denn, dass du dann in dieser Zeit so fulminant zugeschlagen hast? Warum? Weil die Lebensart, da die spricht mich so sehr an und die Damen sind auch recht offen und freizügig und das Klima ist eben entsprechend. Wie war denn eure Ehe zu der Zeit, als du dann nach Brasilien gefahren bist? Wie lief das sexuell? Ganz normal. Also ganz normal. Also sexuell auch normal? Ja, auch normal. Ja. Gut, wir sind dann nicht mehr auf den Nanga Parbat geklettert oder auf den Mount Everest. Diese Höhen sind natürlich nach 36 Ehejahren sind eigentlich schon erreicht worden. Mhm. Im Vorfeld wurde etwas weniger, aber wir haben ein ganz normales Eheleben geführt. Hast du deiner Frau den ganzen... wirklich den gesamten Umfang deines Fremdgehens gebeichtet? Ja, ich habe ihr dann, wie gesagt, ich habe ihr gesagt, sie soll sich hinsetzen, ich erzähle ihr jetzt, aber sie soll mich nicht unterbrechen. Ja, sie hat mich auch nicht unterbrochen, sie hat einfach zugehört und wie gesagt, danach konnte sie die Welt nicht mehr verstehen. Wie kam es, dass du diesen Drang hattest, ihr das alles so zu beichten? Weil ja, ich habe versucht, einem Bekannten eine E-Mail zu schicken, die ich habe ihm nur geschrieben, wenn wir uns mal sehen, dann erzähle ich dir einige Dinge. Mhm. Also da war nichts Verfängliches dabei als solches. Und diese E-Mail ist zu meiner Frau auch auf ihren Rechner gekommen. Achso, dann war sie misstrauisch. Und da hat sie ihn gefragt, was war da, jetzt erzähl. Und, wenn eine Frau irgendwas erfährt, dann hört sie ja nicht auf zu bohren, bis sie entsprechend alle Informationen hat, die sie interessieren. Du, Robert, kann ich deine Frau wirklich rundherum und ganz verstehen, dass die bodenlos von dir enttäuscht ist und dass die zutiefst verletzt war und zornig auf dich ist? Selbstverständlich, das kann ich auch voll und ganz verstehen. Ich verstehe sie auch voll und ganz. Aber trotzdem möchte ich als von mir aus sie, hört sich so mal um Verzeihung bitten, aber ich will ihr die letzten Zeit, die ihr jetzt noch bleibt, hoffentlich bleibt sie noch lange. Ja. Ich möchte sie dabei unterstützen, psychisch und physisch. Ist mir schon klar. Das ist ein netter Zug von dir. Allerdings kannst du damit auch noch dein Gewissen ein bisschen reiner waschen, indem du wieder ein bisschen versuchst, gut zu machen. Aber hier geht's. Selbstverständlich, aber ich glaube nicht, dass das darüber machbar ist. Nee. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich finde, du hast das Angebot deiner Frau jetzt gemacht. Du hast es am Telefon gesagt, du hast es sogar geschrieben, hast du mir gerade erzählt. Ja. Dann musst du das akzeptieren, dass sie sagt, ja, vielleicht melde ich mich. Wenn sie sich nicht... selbstverständlich. Ich dachte nur, irgendwie könnt ihr einen Rat geben, einen Tipp geben oder wenn ich mich wenden kann, um diese Dinge halbwegs die Dicken aus der großen Glut rauszuholen. Ich glaube, da kannst du geschmiedet werden, solange es warm ist. Ja, aber ich glaube, da kannst du nichts Großartiges machen. Du hast es angeboten. Du hast dich entschuldigt, das hast du mir gerade gesagt. Entschuldigt kann man so nicht sagen. Dafür kann man sie nicht entschuldigen. Aber okay, hast du ihr das zumindest so gesagt, dass man sich dafür nicht entschuldigen kann? Das macht ihr das Ausmaß deiner Reue ja vielleicht klar. Hast du ihr das gesagt? Ja, so habe ich ja versucht, ihr klar zu machen. So, und jetzt hast du ihr ein Angebot gemacht und sie schweigt. Also noch schweigt sie, ja. Ich weiß natürlich auch nicht, wie stark sie jetzt von der Krankheit betroffen ist, ob sie überhaupt alles mitbekommt. Ja, dann frag doch mal deine Kinder. Ich will aber meiner Tochter auch nicht so sehr so sehr die Zeitraum oder na gut, aber ein Gespräch kann man darüber ja mal führen. Aber ansonsten, Robert, lass deine Frau in Ruhe, finde ich. Ja, wenn du das so meinst. Finde ich schon, ja. Du hast es ihr hingelegt. Und wenn sie schweigt, dann sagt das auch etwas aus, finde ich. Ja, okay, dann muss ich halt mit dieser Belastung, die ich mir selber geschaffen habe, muss ich halt leben. Damit musst du leben, ja, das glaube ich auch, ja. Ist zwar nicht ganz einfach, aber ja. Ich muss schon irgendwie mit klarkommen. Mehr kann ich nicht sagen, Robert. Ja, Domian, vielen Dank, dass du mal zugehört hast. Ich dachte, es wäre andersrum noch eine andere Lösung möglich. Ich glaube allerdings nicht. Wünschen wir das Beste deiner Frau. Ja, danke schön. Ja, alles Gute. Tschüss, Robert. Ciao. So, ihr Lieben, unser Thema morgen heißt, das passt so ein bisschen zu dem, was Robert gerade gesagt hat. Er hat ja ein Geständnis seiner Frau gemacht. Und über sowas möchte ich gerne mit euch sprechen. Das Thema morgen heißt Ich gestehe. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Gewichtiges schon ein Leben lang vielleicht mit sich herumtragen und noch mit niemandem darüber gesprochen haben. Und vielleicht habt ihr Lust oder Interesse oder vielleicht ist es euch ein Bedürfnis, morgen hier bei uns in der Sendung das zu sagen, das zu gestehen. Vielleicht eine große Untreue. So etwas, was Robert gemacht hat. Vielleicht möchtet ihr ein Verbrechen gestehen, was ihr vielleicht vor Jahrzehnten begangen habt und das schlechte Gewissen euch aber keine Ruhe lässt. Oder vielleicht eine große Lüge, einen großen Verrat, eine Intrige. Vielleicht möchtet ihr gestehen, dass euer Kind nicht das Kind eures Ehemannes ist, sondern ihr seid fremdgegangen. Oder vielleicht, dass das Kind sogar aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Oder im positiven Sinne kann man ja vielleicht auch eine große Liebe gestehen, die man über Jahre sich nicht getraut hat zu äußern und irgendwann muss das dann auch mal raus. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ich gestehe, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an zu unserem Thema Ich gestehe. Freie Themennacht heute und ich freue mich auf Carla. Und Carla ist 58. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hörst du mich? Ja, sehr gut. Hallo Carla. Ich höre mich nicht. Du musst dich selbst auch gar nicht hören. Bitte? Ich sag, nein, es ist alles okay. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, was ist mein Thema? Und zwar, meine Schwester vor 10 Jahren verstorben. Ja. Du kommst hier immer ganz zeitversetzt an. Du sollst mich auch gar nicht im Fernsehen anschauen, das irritiert nur. Dreh dich am besten rum und lass uns konzentriert sprechen. Gut. Auf jeden Fall habe ich meinen Schwager mal wieder angerufen, von meiner verstorbenen Schwester. Nach 10 Jahren? Ja. Kurz dazwischen gefragt, warum habt ihr so lange keinen Kontakt gehabt? Ja, ich weiß es nicht. Okay, aber erzähl erstmal weiter. Du hast ihn angerufen? Gut, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Gott. Also, du hast ihn angerufen? Ja, ich habe ihn angerufen. Und plötzlich hilft er mir aus der Patsche. Wie verlief das Gespräch? Hallo, hier ist Carla nach 10 Jahren. Wie geht's dir? Oder? Nö. Erzähl mal. Mann. Nee, ich habe ja schon öfter mal angerufen bei ihm. Aber jetzt, oh Gott. Ach so, er hatte doch schon ein bisschen telefonischen Kontakt miteinander. Ja, wir hatten öfter mal durch seine Schwester, also von meinem Schwager, Schwester. Und und jetzt ist er dann mal im April zu mir gekommen. Ja. Und mich unterstützt mich. Finanziell oder wie? Ja, finanziell, weil ich ja auch nicht so die Reichste bin. Und er hat mehr Geld? Er hat ein bisschen mehr. Ja. Er hat mir auch meinen Kredit bezahlt. Ich habe den Kredit an Haken. Darf ich mal fragen, wie hoch der Kredit war? Ja, 2600. Oh ja, das ist schon happig. Und was zahlt er dir im Monat? Zahlt er monatlich dir was? Nee, er gibt mir immer so 20, 30 Euro. Dann hat er mir ein Handy geschenkt, ein Tablet. Ein Telefon. Okay, wenn das von Herzen kommt, ist ja nichts gegen einzuwenden. Ja, und dann hat er gesagt, er stellt keine Ansprüche, aber plötzlich sagt er dann, wie wär's mal mit Sex? Ach, ja. Guck mal da. Der junge Mann will eine Gegenleistung haben. Der junge Mann ist 62. Ja, der junge Mann mit 62 will, du kriegst ein Handy und er kriegt ein Nümmerchen dafür. Ja, hat aber gesagt, er stellt keine Ansprüche. Ja, von wegen, aber die stellt er jetzt doch. Nee. Also er will Sex. Er will nicht. Du weißt ja, wie Männer ticken. Ich weiß ja nicht, wie du tickst. Ganz anders. Bist ganz, du eigentlich Hippo oder? Ach, ich bin alles. Du bist alles. Aber ich bin alles und ich bin ganz anders. Also bei mir brauchst du keine Sorgen haben. Aber ich weiß, wie Männer ticken. Ja. Auch wie Frauen ticken. Also, der hat das jetzt so ganz, ganz ehrlich gesagt, dass er Sex haben will. Ja, vor ein paar Monaten hat er gesagt, wie wär's mal mit Sex? Wie hast du denn darauf reagiert? Ich sag du erstmal nicht. Ah, aber. Wegen meiner Schwester. Ach, du hast gesagt erstmal nicht. Also. Ich sag no. Ja. Hab ich gesagt. Kannst du es dir denn vorstellen, das vielleicht doch mal mit ihm zu machen? Ja, wir haben ja schon gekuschelt und alles Mögliche. Ach so, das gab es, so weit ging es doch auch schon. Ja. Wie weit ging das Kuscheln denn? Ja, dass er mich da unten berührt hat. Wart ihr beiden nackig? Im Dunkeln. Im Dunkeln ist halb so schlimm. Ja. Mensch, Carla. Ja, was soll ich machen, Domian? Ja, jetzt ganz im Ernst. Plagt dich ein schlechtes Gewissen wegen deiner Schwester? Ja, das plagt mich. Obwohl sie ja nicht mehr da ist. Findest du den denn nett? Er ist nett. Sieht ganz gut aus. Ich hab ihn lieb. Aber so Liebe ist noch nicht. Also verliebt bist du nicht in den? Noch nicht. Noch nicht. Und was glaubst du, was das bei ihm ist, was ihn zu dir zieht? Er braucht Sex, glaube ich. Ja. Wie war denn das früher, als deine Schwester noch gelebt hat? Wie war denn das Verhältnis? Ja, setz dich bloß nicht neben meinen Mann. Bitte? Da war sie eifersüchtig auf mich. Ich meine, ich will mal sagen, deine Schwester ist jetzt 10 Jahre tot. Ja. Wenn das zwischen euch jetzt irgendwie... Wenn da irgendwas jetzt anfängt anzubandeln, was sollte daran schlimm sein? Meine Schwester kann sich nicht mehr umdrehen, die ist weg. Ich glaube, der ist es jetzt auch recht egal. Das Einzige, was mir so ein bisschen fahlen Geschmack bereitet, ist das mit dem, dass er dir quasi Geld gibt und dann da was verlangt und. Nee, er verlangt ja nichts. Er sagt, aber, alles ja. gut. Er verlangt nichts. Nee, aber so in der Luft steht das ja doch, ne, dass er das vielleicht sich wünscht. Aber dir macht's ja auch ein bisschen Spaß, oder? Natürlich. Auch die Erotik. Aber ich hab jemanden. Ja, und du hast jemanden, ja. Also, Carla, ich habe da keine moralischen Bedenken, wenn ihr beiden da jetzt ein bisschen rumfummelt. Deine Schwester ist 10 Jahre tot. Mhm. Da kann man das machen. Natürlich, warum nicht? Da spricht überhaupt nichts gegen. Nee, was, also mache ich nichts Schlimmes. Ich finde das nicht. Ich finde das nicht. Es gibt doch sicher Kinder und so, Verwandte. Wie kriegen die das mit? Nee, die habe ich ja verkohlt. Mein Schwager heißt ja bei meiner Tochter Gerd. Mhm. Die darf das gar nicht wissen, meine Tochter. Die ist 30. Mhm. Ich bin seit einem Jahr Oma. Mhm. Und mit meinem Schwager, also mit dem wir sie nichts zu tun haben, der ist schuld daran, dass meine Schwester verstorben ist. Sagt deine Tochter. Sagt meine Tochter. Meine Schwester war Alkoholikerin. Mhm. Und mein Schwager, also mit dem ich jetzt sozusagen zusammen bin, mhm. hat immer Sprit besorgt, also Alkohol. Ach, der hat ihr Alkohol besorgt sogar? Ja, weil meine Schwester immer rumgelört hat, von wegen, wenn du mir nichts zu trinken kaufst, dann mache ich dies und das und jenes. Mhm. Hat er sich von ihr so ein bisschen erpressen lassen? Ja, ja, mein Schwager musste immer los, ihr was zu trinken kaufen, damit sie die Klappe hält. Mhm. Meine Schwester. Ja. Meine Tochter meint, mein Schwager ist daran schuld, dass sie gestorben ist, meine Schwester. Weil er sie mit Alkohol versorgt hat? Ja, genau, damit sie stillhält, also meine Schwester mhm. die Klappe hält. Ja, das macht man natürlich auch nicht. Das ist ja auch ein großer... hat mein Schwager aber nicht gemacht. Nein, aber ich meine, letztendlich ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich und deine Schwester war eine erwachsene Frau und sie... Ja, er wollte meine Schwester nicht ermündigen lassen, das ging nicht und zum Schluss ist sie am Alkohol gestorben. Leberzirrhose, Lungenembolie und schwupp, weg war sie. Das ganze schlimme Programm. Das war ein harter Tag für mich. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Schwester? Das war... ja, ich habe sie zuletzt gesehen vor 15 Jahren. Ach so. Also 10 Jahre ist sie tot. Und ja, davor habe ich sie noch gesehen, aber sie war schon ziemlich... Okay, dann war das auch nicht so ein enges, inniges Verhältnis. Ich habe sie geliebt, meine Schwester. Ja gut, aber du hast sie 5 Jahre nicht gesehen vor ihrem Tod. Nee. Mhm. Haben die eigentlich auch Kinder, dein Schwager und deine Schwester? Ja, die ist auch gleich durchhin. Die Tochter von meinem Schwager ist 37. Ja. Und die ist auch nicht ganz dicht in der Birne. Dann habe ich noch einen Bruder, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf. Hm. Der ist auch am Alkohol kaputt gegangen. Also üble Verhältnisse in der Familie wegen Alkohol. Alkohol. Mein Papa ist gestorben mit 40. Alkohol. Ich hoffe, dass du keinen Alkohol trinkst. Bitte? Ich hoffe, dass du keinen Alkohol trinkst. Doch. Doch. Aber nicht harte Drogen. Ich trinke ab und zu mal einen Sekt. Aber mehr nicht. Ach so, okay, aber du bist nicht abhängig, du bist kein Alkoholiker. Nee, würde ich sonst noch leben? Ja, das weiß ich ja nicht. Aber ab und zu ein Sekt ist ja nicht, wenn man gesund ist, ist da ja gegen gar nichts einzuwenden. Nee, also ich trinke ganz selten. Also ich habe nicht diesen Schlaf von meinen Verwandten. Also, um auf die Grundfrage zurückzukommen, in diesem Fall hätte ich keine Bedenken. Und wenn ihr da euren Spaß habt und ihr beiden alleine seid, dann macht's euch schön. Und ich sollte meine Schwester irgendwie vergessen, oder wie? Ja, finde ich schon, ja. Ja, ja. Vergessen meine Schwester. Naja, vergessen kann man nicht sagen, aber ich finde, dass das im Moment keine Frage mehr ist. Es ist so lange her und dein Verhältnis war sowieso nicht gut zu der Schwester und da war auch alles kaputt bei denen. Mhm. Also, aber hast du Geschwister? Nein, leider nicht. Oh, schade. Ja, das finde ich auch. Das habe ich auch immer sehr, sehr schade gefunden, ja. Ja. Hm. Carla, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Ja, also ich soll so weitermachen. Ja, macht's euch schön, genießt das Leben und genau. Guckt nach vorne. Wir werden ja nicht jünger. So. Alles Liebe wünsche ich. Ja, darf ich dir nochmal fragen, wie alt du bist? 57. Oh. Ja. Okay. Nein, du hast aber viele Fragen, Mensch. Ja. Noch eine Frage? Fällt mir jetzt nicht ein. Liebe Carla, alles Gute wünsche ich dir. Okay, ich danke dir, Domian. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. Ciao. Und hier ist Kurt. Kurt ist 75. Guten Morgen. Kurt. Richtig, hallo. Ich grüße dich. Hallo Kurt. Und was geht's bei dir? Es ist Folgendes. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, die aber nicht mehr im Hause sind. Und meine Frau ist 70. Und war unser letzter Verkehr war vor circa einem Monat. Und danach hat meine Frau mir offenbart, dass sie keinen Sex mehr wünscht. Und ich könnte machen, was ich wollte. Sie wäre also der Meinung, wir hätten ein Alter erreicht, wo wir das nicht mehr brauchten. Immerhin, bis dahin hat es immer noch funktioniert. Bis dahin hat es normal geklappt und so weiter. Und war es gut und schön auch bis dahin? War alles okay, ja. Ja. Und jetzt hat sie keine Lust mehr? Nee, jetzt hat sie keine Lust mehr. Und was frage ich nicht, was soll ich machen? Glaubst du denn, dass sie das die letzten Jahre dir nur zuliebe gemacht hat? Das ist ohne weiteres möglich. Mhm. Da habt ihr aber nie so offen drüber gesprochen. Nee. Und du hast es auch nicht so bemerkt. Nein, ich habe es auch nicht gemerkt. Mhm. Das ist natürlich eine schwierige grundsätzliche Frage, wenn ein Ehepartner, fast egal in welchem Alter man ist, sagt, ich will es nicht mehr. Was will man da machen? Ja, das frage ich nicht. Man kann ja den Partner nicht dazu zwingen. Nee, das will ich ja auch nicht. Nee, und wenn der Partner klar sagt, ich mit 70, bis 70, jetzt langt's auch, dann bleibt dir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als genau dieses zu akzeptieren. Ja, und was kann ich da machen? Soll ich mir eine Frau anschaffen? Und wo finde ich die? Wie? Ich bin nicht homosexuell. Ich habe auch schon mal an einen Mann gedacht. Aber das ist dann auch nicht das Wahre? Nee. Ist denn dein Sexualtrieb mit 75 noch so stark? Dass ja, du, ganz normal. Ganz normal? Mhm. Also du brauchst schon deine Portion Sex? Ja, ja. Wie oft? Ja, einmal die Woche. Immerhin. Mhm. Hast du ihr das so gesagt, deine Frau? Ja. Und was erwidert sie dann? Ja, das tut ihr leid, aber dazu möchte sie weiter auch nichts sagen. Aber sie wäre der Meinung, wir hätten unser Alter erreicht und wir brauchten das nicht mehr. Würde sie dir denn freie Hand lassen, wenn du... Das glaube ich nicht. Ja, dann haben wir das Problem. Dann haben wir das Problem. Dann heißt es, gehst du fremd, ja oder nein? Ja, das ist natürlich auch etwas schwierig. Ne? Was natürlich sehr schwierig ist. Wie ist denn sonst das Verhältnis zu deiner Frau? Normal, ganz normal. Also eine gute Ehe mit Höhen und Tiefen? Mit allem drum und dran, genau. Die man auch nicht jetzt aufgeben würde wollen, diese Ehe? Nee, auf keinen Fall. Ja. Nur ich stehe jetzt da und weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt ja kaum, du hast kaum Möglichkeiten. Entweder gehst du fremd. Das möchtest du nicht, das finde ich auch keine gute Lösung. Oder du fragst deine Frau, ob du dir etwas holen kannst zwischendurch ab und zu. Wobei wir dann überlegen müssten, wo du dir das holst. So einfach ist das ja nur auch nicht. Aber dem wird sie wahrscheinlich nicht zustimmen. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ins Bordell möchte ich auch nicht gehen. So, dann... Musst du an dir runtergucken und dann fallen dir zwei gesunde, hoffentlich gesunde Hände auf. Ja, ja. Und das bleibt dir dann nur noch übrig. Das wäre dann die letzte Entscheidung. Das ist die letzte Entscheidung. Ne? Wir haben jetzt alles durchgedacht. Mhm. Ja, damit bin ich zwar nicht zufrieden, nee, aber... Nein, also ich verstehe das ja schon. Das ist wirklich eine was ich nicht verstehen kann, anders gesagt, also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich will jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin vielleicht auch in einem Alter, da brauche ich das nicht mehr. Ja. Aber da müsste man auch die Größe haben und sagen, okay, wenn du das noch möchtest, hol's dir. Unsere Ehe ist davon überhaupt nicht betroffen. Hol dir deinen Sex irgendwo und lass uns gut weiterleben. Das wäre optimal. Das wäre natürlich ideal, aber so ist es leider nicht. So ist es leider nicht, ja. Und daher sitzt du jetzt in der Falle. Mhm. Du sitzt in der Falle. Du willst die Ehe nicht aufgeben. Also was bleibt dir anderes übrig, als es hinzunehmen und dir heiße Fantasien zu machen und so weiter? Ja, ich finde, das ist keine Lösung. Nee, finde ich auch. Red doch nochmal mit ihr. Bringt nichts. Nee. Das heißt, du bist jetzt innerlich so ein bisschen schon am Überlegen, es vielleicht doch heimlich zu machen? Ja, natürlich. Ich überlege, wie komme ich an eine Frau oder wo lerne ich eine Frau kennen oder die mir gefällt, die mich interessiert. Weißt du, Kurt, das ist ja nun wirklich, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Je älter man wird, desto komplizierter ist es ja auch, jemanden zu finden. Ja, ja. Wo würdest du denn überhaupt suchen nach einer Frau? Ja, also auf dem Friedhof möchte ich nicht jemanden kennenlernen. Haben wir alles schon gehört hier? Ja, glaube ich. Heißer Sex auf dem Friedhof? Ja, ja, glaube ich. Das gibt es alles, ne? Und ins Bordell gingst du auch nicht? Nee. Wird die Luft dünn, sage ich dir. Ja. Da wird die Luft dünn. Ich finde das ja auch fast legitim. Ich will jetzt nicht hier fürs Fremdgehen plädieren, aber in bestimmten Situationen, dass man sich da auch ein bisschen was holt und einfach den Mund hält und es genießt und das war's dann. Schwamm drüber. Du verstehst, was ich meine. Ja, ja. In gewissen Konstellationen finde ich das auch völlig okay. Aber Domina, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Nee, aber wir haben so durch die Blume uns ein bisschen verständigt. Genau, ja. Das haben wir gemacht. Ja. Es war nett, mit dir zu reden. Das wollte ich immer schon mal. Das gebe ich sehr gern zurück. Lieber Kurt, alles Gute wünsche ich. Danke dir. Mach's tschüss. Gut. Ciao. Ciao. 1:40 Uhr. Hier ist Karl Heinz. Karl Heinz ist 73. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Karl Heinz. Um was geht's bei dir? Ich bin ein bisschen aufgeregt, einmal des Themas wegen. Ja, was für ein Thema ist es denn? Ja, und mit den Worten des letzten Anrufers, mit denen der geschlossen hat, nett mit dir zu reden, das finde ich auch. Es ist immer sehr hervorragend, also deine Sozialarbeit, die du leistest, nette Gespräche. Und die helfen sicherlich auch Menschen. Aber wenn du wie eben mit dem Streikbrecher, der war, glaube ich, der erste Anrufer. Ja. Und mit dem Begriff Streikbrecher mache ich wohl deutlich, auf welcher Seite ich stehe. Ah, du bist ja schon ein Rentner jetzt. Ja, also jetzt sag bloß, du hast ja wohl nichts mehr mit Gewerkschaften. Nein, nein, nein, nein, überhaupt nicht. Warst du denn früher bei der Bahn? Nein, nee. Ich war in einem bedeutenden oder weniger bedeutenden Luftfahrtunternehmen, Hersteller, Betriebs-, also erstmal IG Metall Mitglied. Ah, Vertrauensmann, Betriebsrats-, VK-Leiter, das ist der Vorsitzende der Vertrauensleute. Dann war ich parallel Betriebsratsmitglied, Gesamtbetriebsratsmitglied, Konzernbetriebsratsmitglied und ehrenamtlicher Arbeitsrichter. Das sage ich nur, damit nicht ein falscher Zungenschlag auf. Nee, dann merke ich schon, dass du wirklich ein Fachmann bist. Aber nein. Nein, ich bin ganz normaler Bürger, der jetzt entsetzt beobachtet, wie über diesen Streik berichtet wird. Und da gehörst auch du dazu. Nee, ich finde es wunderbar, dass du anrufst, Karl-Heinz, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich auch immer verwirrt bin. Ich habe es vorhin auch ein paar Mal so gesagt, weil da so viele Fronten sind. Sag doch mal so grundsätzlich deine Position. Das ist doch für uns alle jetzt sehr interessant. Ja, ich denke, es verschwindet total der Begriff, der immer heilig und groß proklamiert wurde in der Vergangenheit, sogar der Aufbau der Bundesrepublik und unsere wirtschaftliche Entwicklung wurde der sogenannten Tarifautonomie gedankt. Tarifautonomie ganz eindeutig, zwei Partner, Arbeitgeber, Gewerkschaft, ich komme mir vor wie auf ein Seminar, aber die haben einzig und allein das Recht, ihre Tarife auszuhandeln. Okay. Und dabei ist der Streik ein Mittel. Absolut, bin ich voll auf deiner Seite. Müssen wir gar nicht drüber streiten. Findest du denn? Darum widerspreche ich dir und bin sehr empört, wirklich, dass du den. Entschuldigung, mir fällt es schwer, ich sag du jetzt. Ja, aber unter Gewerkschaft, dann sagt man sowieso du. Also, dass du den Beselski, alleine dieser Name, der wird so wie ein Symbol immer genannt, da frage ich sofort, wo ist denn auf der anderen Seite der Herr Bahn? Ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, da sitzt nämlich einer. Früher war es der Medorn und der hat ja so richtig schön bei der Bahn immer daneben gehauen und da war die Presse und die Öffentlichkeit meistens sogar auf Seiten der Gewerkschaft, weil die sagten, dieser Kerl, ich kenne ihn nur noch aus meiner beruflichen Tätigkeit im Flugzeugbau. Aber das spielt keine Rolle. Was mich ärgert, ist, dass man die Macht oder die Darstellung pflegt, der Beselski, der sei machtgierig, er würde als ganz persönlich diese Verhandlung führen. Es ist genau geregelt in unseren Satzungen der Gewerkschaften. Es gibt Tarifkommissionen. Okay, Karl-Heinz, lass mich mal unterbrechen. Du hast gerade gesagt, das wird falsch in den Medien dargestellt. Ja. Aber wir hatten ja gerade einen Kollegen, nämlich einen Lokführer, den Frank. Der hat das ja auch so gesagt aus seiner Sichtweise heraus, dass ihm das bis oben steht. Ja, warum? Weil er sagt, dass das über... Also ich kann ja nur wiederholen, was er gesagt hat. Das ist ein ganz armes Schwein. Entschuldigung, das ist ein armer Teufel. Der gehört in die Gewerkschaft. Und dann wäre er Partei. So ist er total außen vor. Also, das heißt für dich im Klartext, das ist in Ordnung, dieser geplante Riesenstreik? Solange die Mitglieder der GDL, der Gewerkschaft, das fordern und ihren Vorsitzenden mit der Tarifkommission und dann gibt es auch eine Verhandlungskommission, das ist äußerst kompliziert, beauftragen diese Forderungen, die sind ja gar nicht alle auf dem Tisch. Ja. Hier wird immer so getan, 5%, haben die doch schon zugestimmt. Das sind Störmanöver der Bahn. Es gibt lauter Forderungen, die die Tarifkommission aushandeln muss, oder die Verhandlungskommission, und wenn die nicht zu Potte kommen, dann beschließen die, ob es weitergestreikt wird oder nicht. Lass mich dich auch gleich fragen als Fachmann. Ja. Ist es denn nicht so, dass die Mitglieder einer Gewerkschaft immer über einen Streik abstimmen müssen? Aber da hört man gar nichts von im Moment. Ja, bis jetzt hat die Verhandlungskommission den Auftrag, die Forderungen, die denen bekannt sind, durchzusetzen. Und wenn die jetzt zu dem Ergebnis kommen, wir können das nicht durchsetzen. Erstmal ist der Streik das letzte Mittel, um das zu bekräftigen. Aber die fangen ja mit dem Streik schon heute an. Und es gab noch keine Abstimmung. Erklär es mir nur, ich verstehe es nicht. Naja, abgestimmt wird, wenn dieser Streik zu keinem weiteren Ergebnis führt. Das Schlimme ist natürlich die Folgen beziehungsweise die Auswirkungen. Ist ja ganz klar, wenn ich jemanden am Hals hänge und dem die Luft abdrücke, dann merkt jeder, wenn der blau wird, Mensch, das ist ein Problem. Aber das ist die Haltung der Arbeitgeber. Wer kümmert sich um die Bahnleitung? Okay, noch eine Frage, Karl-Heinz. Ja. Da du Fachmann bist. Nein, hier, bitte damit auf. Ich bin. Ja, du bist informiert. Meine Haut hingehalten. Ja, als die meisten von uns. Es gibt da ja zwei konkurrierende Gewerkschaften, die EVG und die GDL. Ja. Wie siehst du denn das? Gibt es da einen Machtkampf zwischen den beiden? Sicherlich wird es, das wird sich immer so. Also Folgendes. Als wir die Einheitsgewerkschaften hatten, also den DGB und die großen Gewerkschaften damals, ÖTV, IG Metall und so weiter, da haben die Arbeitgeber, Siemens und andere, kleine Scheingewerkschaften, das ist ja später erst entlarvt worden, AUB und wie hießen die anderen noch, da gab es noch so eine christliche Gewerkschaft. Den wurde dann später erst übers Arbeitsgericht bescheinigt, dass sie nicht als Gewerkschaften gelten. Aber die waren von den Arbeitgebern installiert, um die Macht der Einzelgewerkschaft zu brechen. Okay, aber jetzt haben sie die Quittung. Sie haben die Lokführer aus dem Beamtenstatus entlassen in die freie Wirtschaft. Die waren Beamte. Denen ging es gut. Die waren versorgt. Die fühlten sich als, soll man sagen, fast als Arbeitgeber. Und dann hat man sie in die freie Welt entlassen. Und nun wundert man sich, wenn die anfangen und sagen, Moment, wir können streiken. Ich glaube, jetzt klingeln allen Leuten die Ohren mittlerweile. Oh Gott, es tut mir leid. Ja, das ist immer so, wenn jemand so richtig in der Materie drin ist, redet er natürlich anders als jemand, der da aber voll bitte nimm zur Kenntnis, Beselski ist nicht machtbesessen, der hat keine Macht. Okay. Der ist ein mächtiger Gewerkschaftsführer. Okay, haben wir jetzt verstanden, Karl-Heinz. Ich höre gerade, dass wir noch eine Anruferin genau zu diesem Thema, bleib bitte dabei, schaltet sich jetzt dazu. Das ist Renate und die ist 70. Hallo Renate. Hallo Domian. Ja, hallo Renate. Schön, dass ich Ich sitze hier schon und explodiere gleich. Ah, du explodierst. Das heißt, das, was Karl-Heinz sagt. Was der Karl-Heinz sagt, mag ja faktisch alles in Ordnung sein. Ja, ich bin auch 70. Ich habe, darf ich jetzt mal ausreden, bitte? Ich habe die, auch die Streiks vom öffentlichen Dienst mit Klunker und mitbekommen. Aber es hat es noch nie gegeben, dass ein Gewerkschaftsführer die Streiks so einsetzt, dass nicht der Arbeitgeber maßgeblich davon betroffen ist, sondern die Bevölkerung. Das heißt, die Leute, die jetzt im Urlaub sind, hier in Niedersachsen, kommen nicht mehr zurück. Die, ab 15 Uhr Mittwoch wird der Güterverkehr bestreikt. Mhm. Das schadet der Wirtschaft und was der Herr, wie heißt der Herr, da habe ich schon vergessen den Namen, mein Gesprächspartner am Telefon. Der Karl-Heinz. Was der sagt, Karl-Heinz, mhm, mag ja alles richtig sein, was früher mal war. Fakt ist, dass ein einzelner Mann nicht das ganze Land lahmlegen kann. Und wenn er sagt, der Herr von der GDL hat keine Macht, dann ist das nicht richtig, Herr, ja, wie auch immer. Mhm. Ich habe ihn in Talkshows gesehen, mhm, ich habe ihn in Interviews gesehen. Er ist unsachlich, er ist teilweise cholerisch und nee, wie ich heute, ich habe heute auf Phoenix die Diskussion gesehen, ich habe nicht so viel interne Informationen, aber es wird ja wohl richtig sein, wenn jemand, der Ahnung hat, sagt, wer in der GDL drin ist, der kann gar nicht dagegen stimmen, der muss mitstreiken. Mhm. Und wenn ich da nicht ganz richtig liege und mich verhört haben sollte, kann das ja korrigiert werden. So. Aber ich finde, dass dieser Mann gebremst werden muss. So, das geht Schlag auf Schlag. Jetzt sagt Karl-Heinz im Hintergrund dummes Zeug. Also ganz entschiedener Widerspruch. Erstens, betroffen ist der Arbeitgeber, das ist die Bahn. Ja. Wenn die sich nicht verantwortlich fühlen für die vielen Leute, die durch den Streik, durch die Reisenden, die Armen, die jetzt irgendwo stranden, da ist doch die Bahn für verantwortlich. Wieso ist die Bahn dafür verantwortlich? Die Bahn. Aber was soll die Bahn machen, wenn die Züge... Ja, an den Verhandlungstisch kommen und sollen vernünftig... So wie ich gehört habe, haben die am Sonntag verhandelt... Habe. Jetzt möchte ich mal ausreden. Ja. So wie ich gehört habe, und die unsere Nachrichtensprecher werden ja wohl nicht dumm und unwissend sein und die falsch erzählt, haben die am Sonntag verhandelt und also nicht alle auf einmal. Sah es so aus, als hätten die sich geeinigt und am nächsten Tag war schon alles anders. Ja. Und das soll mir mal jemand erklären. Das entscheidet doch nicht der Nachrichtensprecher, das entscheiden doch immer noch die Mitglieder der Gewerkschaft, wobei, die um ihren Lohn kämpfen. Karl-Heinz, das ist ja wohl richtig, das braucht man mir nicht erklären. Ja, bitte, aber die Nachrichtensprecher kriegen von irgendjemandem ihre Informationen. Diejenigen, die ihre Forderungen versuchen durchzusetzen. So, ihr beiden Süßen. Und der Arbeitgeber Verantwortung übernimmt für die vielen Passagiere. Okay, ich glaube, ihr beiden kommt in diesem Leben... Darf ich noch einen Satz sagen? Ja. Hm? Ich finde das nicht in Ordnung, wenn dieser Mensch jedes Mal, wenn man eine andere Meinung hat, sagt, das ist dummes Zeug und deswegen ist er für mich als Diskussionspartner auch gar nicht qualifiziert. Okay, in Ordnung. Dummes Zeug habe ich nicht gesagt, aber in diesem Fall sage ich, das ist richtig dummes Zeug. Naja, jetzt sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, wir sind in Demokratie. Ja, und ich glaube, ihr beiden kommt jetzt nicht mehr zueinander in diesem Leben. Aber wir haben jetzt mal zwei wirklich ganz konträre Positionen hier gehört. Dafür danke ich euch sehr und ich danke euch auch für das Engagement und für das tolle Diskutieren. Vielen Dank, Karl-Heinz, und vielen Dank, Renate. Hallo. Tschüss. Schlaf gut. Ja, du auch. Tschüss. Ciao. Hui, das ist aber ein Thema, das erhitzt aber die Gemüter. Das, ich bin ja kein Bahnfahrer, deswegen bin ich da eher immer so ein bisschen außen vor. Aber wenn ich mich da so richtig reinversetze und wenn ich jeden Tag mit der Bahn fahren würde, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch auf 150, wenn ich mir das alles so vorstelle. Hier ist Günther. Günther ist 79. Hallo, Günther. Ja. Domian, grüß dich Gott. Hallo Günther. Ich habe schon so oft versucht, bin immer wieder vertröstet worden, aber jetzt habe ich es geschafft, aber jetzt haben wir natürlich bloß noch ein paar Minuten. Ah, nein, wir haben schon noch ein bisschen. Erzähl mal, um was geht's? Es geht um Folgendes, und zwar um ein Kinderhospiz. Dass es das gibt, habe ich nicht gewusst. Ja. Meine Frau war auf einem Benefiz-Konzert und da hat sie erfahren, dass es um ein Kinderhospiz im Allgäu geht, und zwar im Bad Grönenbach. Ja. Der Sitz selber, die Verwaltung ist in Memmingen, und es nennt sich dann Süddeutsche Kinderhospiz Stiftung. Mhm. Gibt es in ganz Deutschland übrigens Kinderhospize. Ja, und Domian, also zuerst war mir ein ungutes Gefühl, da hinzugehen an dem offenen Tag der offenen Tür, weil man gedacht hat, naja, das wird so ein bisschen eine traurige Angelegenheit sein, aber im Gegenteil. Ne? Was man da gesehen hat, da haben wir, also 8 Kinder haben da immer die Möglichkeit, ihre letzte Zeit zu verbringen mit den Eltern oder Geschwister auch. Oder sie, wenn sie es überstehen, die 28 Tage, mehr zahlt die Krankenkasse nicht, dann müssen sie entweder selber zahlen oder sie müssen raus. Die können aber ein Jahr drauf nochmal kommen, auch wieder für 28 Tage. Und was man da dann sieht, ne, also das ist alles so fröhlich, ich konnte es fast nicht schildern. Die malen dann so auf so Säckchen die Kinder mit den Eltern, und wenn das Kind dann stirbt, wird das Säckchen draußen im Garten aufgehängt, bis es entweder verrottet oder die Eltern können nochmal kommen, können da nochmal Gedanken austauschen. Und da ist alles da, da ist ein Schwimmbad drin, da sind alle Möglichkeiten. Also es wird sehr viel für die Kinder, die noch einigermaßen fit sind, wird getan. Ja. Die ganz schwer Kranken hast du ja nicht sehen können. An dem Tag war kein Kind da. Ne? Und die Eltern haben dann auch die Möglichkeit durch das, dass sie sich ein bisschen erholen, wenn das Kind da drin ist. Ne? Aber also es ist erstmal, ich kann das gar nicht schildern, Domian, wie fröhlich das war. Ja, aber jetzt muss ich nochmal fragen, die Kinder, die du da gesehen hast, waren das todkranke Kinder? Nein, ich habe keine Kinder gesehen. Am Tag der offenen Tür sind keine Kinder. Ach so, weil du sagst, es wäre so fröhlich dazugegangen. Ja, das Ganze, die Aufmachung. Ach, die Aufmachung, ich verstehe. Das Ambiente. Natürlich. Ne? Also sowas, und dann ist auch extra Raum da, wo man Abschied nehmen kann. Unten im Erdgeschoss sind alle 8 Zimmer zugänglich zum Garten, und oben sind dann Zimmer, wo man sich mit Musik, die Kinder haben Therapie. Und jetzt haben wir gerade vor 8 Tagen wieder ein Schreiben gekriegt, wir sind da Mitglied, kann man Mitglied werden. Der geringste Betrag im Jahr ist 25 Euro, wir zahlen 100 Euro. Und da haben wir wieder breit, dass 10 Kinder heuer verstorben sind da drin. Ne? Also und da ist in dem Prospekt, dann sind so Sterne drin. Und auf diesen Sternen stehen dann die Kinder, die gestorben sind. Ja. Also man kann froh sein, dass es solche Einrichtungen gibt. Ja. Und das ist eine große Hilfe auch für die Eltern, die sterbende Kinder haben. Dass die Kinder dort wirklich gut betreut werden und sehr menschlich und kindgerecht vor allen Dingen. Und der nächste Tag der offenen Tür ist der 23. November, wenn jemand zuhört oder Interesse hat, der kann da dorthin gehen und kann sich das auch mal anschauen. Wie haben die das denn organisiert, dass dann an dem Tag keine Kinder, wo waren denn die kranken Kinder? Da kommen die Kinder dann zu den Eltern nach Haus und werden dann wieder gebracht. Ach so, verstehe. Und was auch noch sehr traurig ist, die haben einen Politiker aus der Gegend, aus Hessen-Württembergischen, weiß nicht wie er heißt, eingeladen. Und dann hat er gesagt, na, er kommt gar nicht, weil die kriegen so viel Spenden von den Leuten. Da will sich der Staat nicht auch noch beteiligen. Und das ist schlimm. Das ist eine Schande. Also das ist schon Hammer, gell? Ja. Ja, das wird der vielleicht irgendwann nicht mehr sagen, wenn vielleicht ein Kind von ihm betroffen wäre. Ich bin auch, ehrlich gesagt, mit einem komischen Gefühl dahingegangen. Aber mein Vater hat gesagt, nein, das schauen wir uns jetzt an. Und war dann überrascht, wie die Räume so nett mit Sternenhimmel und Musikgleise und Wasserbetten. Die Kinder werden da wirklich betreut. Was nur gerade noch geht in die letzte Zeit. Also ich finde toll, dass du uns das mal so schilderst, weil natürlich das gar nicht genug Werbung bekommen kann, die Hospizbewegung und vor allen Dingen auch die Kinderhospize. Und ich finde es auch super, dass du da Geld spendest. Das ist wirklich für einen sehr, sehr guten Zweck. Das muss man so und sagen. Und es geht also, Domian, die Kinder von 0 bis 18 Jahre. Nur die überwiegende Teil sind also 2 Jahre, 3 Jahre, also die Kleinen. Die Kleinen. Hat man euch erzählt, an was die Kinder am häufigsten dort sterben? Ja, das ist meistens krebsartig, ne? Blutkrebs und solche Sachen, ne? Und da sind dann an einer großen Tafel die ganzen Bilder von diesen Kindern drauf, die bisher gestorben sind da drin, ne? Also, eine Menge. Lieber Günther, ich danke dir, dass du uns einen kleinen Einblick gewährt hast und dass du das erwähnt hast. Also, vielen Dank. Wenn jemand Interesse hat, es ist wirklich wirklich was Gutes. Ich danke dir vielmals und toll, dass du immer dann jetzt spendest. Alles Gute wünsche ich dir, Günther. Jawohl. Tschüss. Also, ciao. Domian, die Zeit ist um. Ja, die Zeit ist um. Alles Gute. Tschüss. Ja, also tschüss. Ciao. Ja, ihr Lieben, die Zeit ist um. In der Technik heute Volker Thake und nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt, ich gestehe, ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die etwas sehr Gewichtiges vielleicht schon eine ganze Weile mit sich herumtragen und noch nie darüber gesprochen haben und morgen vielleicht in der Sendung ein Geständnis machen wollen über eine Untreue, ein Verbrechen, eine Lüge, ein Verrat, eine Intrige, vielleicht aber auch, vielleicht wollt ihr eine Liebe gestehen, die ihr schon sehr lange mit euch herumtragt und euch nicht getraut habt zu sagen. Ihr könnt ab 0 Uhr sehr gerne morgen anrufen, da sind die Leitungen geschaltet, oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, eine ruhige Nacht und sage tschüss, bis morgen.